Ich bedanke mich für die Einladung bei Jakob. Ich bin zwar Ethnologe, war aber noch nie in Ruanda und ich bin auch kein Genozidforscher. Eingeladen wurde ich, um das Problem zu fassen, das sich aus Ruanda gibt für die kritische Theorie. Ich fürchte, das werde ich gar nicht ganz erfüllen können, diese vielen Erwartungen, die an eine kritische Theorie der, wie auch immer man das dann nennen möchte, des Genozides sich stellen würden. Also ich würde mir erlauben, das etwas allgemeiner zu halten, als es vielleicht vorgesehen oder erwartet war, und auch vielleicht theoretisch etwas weniger tief anzufangen, so dass wir dann nachher gerne noch weiter diskutieren können, wenn der Bedarf ist. Also ich hoffe, dass Sie bei Ruanda schon vom gestrigen Vortrag einiges erfahren haben oder ansonsten eine gute Allgemeinbildung mitbekommen haben. Ein generelles Textproblem entsteht natürlich, wenn wir an unsere eigene Politisierung zurückdenken, dann sehen wir doch sehr deutlich die Übermacht des Bilddokuments. Wir kommen da so rasch an Darstellungsprobleme in wissenschaftlichen Texten, dass ich trotz allem Misstrauens gegen Visualisierung eigentlich doch dazu raten möchte, dass man eher zu Filmdokumenten greift, die sich ja heute leichter denn je einsehen lassen, um sich die ersten Eindrücke zu verschaffen. Oder eben zu biografischen Zeugnissen, wie das, das Hans-Christoph Buch gestern abgegeben hat, vorgestellt hat. Den Rigorismus der Gewalt, die Fratzen der Täter oder die Blicke der Opfer, die können Bilder immer noch am besten festhalten und kommunizieren. Von solchen Bildern hält man aber die Öffentlichkeit medial eher fern. Ich persönlich finde Dokumentationen über Genozide auch auf Arte nur auf einem sehr marginalen Sektor des Gesamtprogramms. Das hat damit zu tun, dass sie dann meistens den gängigen Jugendfreigaben nicht entsprechen. Und Jugendfreigabe war auch schon das Argument, um zum Beispiel Nui Broya von Alain Resnais in Deutschland zu unterdrücken. Aber natürlich auch, weil sich solche Filme für zwischengeschaltete Produktwerbung einfach nicht eignen. Zu einer Kritik der Kulturindustrie des Holocaust generell empfehle ich Ihnen das Buch »Die Grenzen der Aufklärung« von Detlef Clausen. Wir müssen nicht alles glauben, was da drin steht, aber dann den Job macht er sehr gut, das darzustellen und auseinanderzunehmen. Clausen spricht darin das Motiv der Success Story an. Zitat: Auschwitz, die auf einen weltgeschichtlichen Augenblick zusammengezogene Erfahrung von Ohnmacht und Sinnlosigkeit, wird mit medialen Tricks in eine Success Story von Überlebenden verwandelt. Die Hauptrolle in solchen Dramen spielt dann bevorzugt ein Mädchen oder eine schöne Frau, bei Shoah-Filmen oft eine blonde Frau, die das Grauen durchlebt, daran wächst, mitunter noch in der Notlage ihren Partner fürs Leben findet oder sich mit ihm versöhnt und am Ende die Kleinfamilie wiederherstellt. Das ist das eherne Gesetz von solchen kulturindustriellen Produktionen, die Wiederherstellung der Kleinfamilie. Und das findet sich auch im Film Hotel Ruanda. Am Ende nämlich findet da Pauls Frau, also Paul ist der Hauptakteur, Pohl, ihre beiden Nichten aus der Nachbarschaft in einem Flüchtlingslager wieder. Ein regelrechtes Happy End, ein antiaufklärerischer Trick in einem ansonsten respektablen Film. Ich habe diese Strategie an einer anderen Stelle mal Disaster Therapy genannt. Ob die Katastrophe dann ein Meteoriteneinschlag, ein Vulkanausbruch, eine Sintflut, Alien-Invasion, Zombies oder eben ein afrikanischer Krieg sind, das ist relativ austauschbar für das übergeordnete Storytelling. Es geht dann meistens eben immer um die Wiederherstellung der Kleinfamilie, um die Reproduktion der Ordnung. Aber vielleicht gelingt es ja doch, über solche kulturindustriellen Produkte etwas zu verbreiten an Identifikationsvermögen mit fernen Opfergruppen. Nur allzu harte Gewalt, die wird dem Zuschauer dann doch erspart. Der Regisseur von Hotel Ruanda sagt: Wie kann ich das Unmögliche auf die Leinwand bringen und zeigen, wie Menschen andere Menschen mit Macheten zerhacken? Es wäre nicht auszuhalten gewesen. Es ist vielleicht auch diese bewusste Auslassung, ein legitimes Mittel, Realität darzustellen und der Projektion zu erlauben, Projektion, die dann an diesem geöffneten Projektionsraum stattfindet. Vollzogene, konkretisierte Bilder schließen ja Projektionsräume. Also in dieser Projektion realistischer als die filmische Realität des Tricks zu sein. Wo solche Darstellungsprobleme generell und seriell entstehen, kann vielleicht die Kunst und surreale Symbolisierung exakter sich dem Geschehen annähern als ein künstlicher Realismus. Dokumentationen, die wirklich das Grauen erfassen und erfassen wollen, bleiben rar. Wie gesagt, als Alain Resnais besagter Film Nacht und Nebel dann in den deutschen Kinos endlich lief, rannten Menschen schreiend aus den Kinos, weil sie das Gesehene nicht ertrugen. Heute wäre das undenkbar. Kinokultur ist viel zu abgebrüht und trotzdem werden auch die ehrlichsten Dokumentationen unwahrscheinlich geglättet präsentiert. Eine klassische informative Dokumentation etwa im Stile Resnais, die ist heute eigentlich durch das Docutainment unvorstellbar geworden. Man weiß nicht, ob es sogar besser ist, dass interessierte, offene Menschen sich ernsthafte Originaldokumente selbst zusammensuchen müssen und nicht gegen ihren Willen von einer Institution zur Auseinandersetzung damit gedrängt werden, Institutionen wie die Schule, denen sie innerlich aus anderen Gründen schon nicht wohlgesonnen sind. Und diese Feindschaft überträgt sich dann ja allzu leicht auf das Thema. Und das ist eigentlich das Problem, das sich uns stellt, dass wir über etwas aufklären müssen, was jede Vernunft zu denken ablehnt. Totengräber haben ja schon eine merkwürdige mythologische Aura. Da wäre es eigentlich sehr verwunderlich, wenn eine Gesellschaft sich Genozidforschern nicht zumindest unbewusst mit einem erheblichen Misstrauen nähert. Dass eine solche Person sich berufsmäßig, seriell mit der Gewalt auseinandersetzt und die weckt dann den Verdacht, dass sie irgendwo sich daran ansteckt, selbst böse wird daran. Das ist gar nicht so irrational, sondern eher eine Art primitiver Traumatologie oder Traumakunde, das Wissen, dass gerade die Traumatisierten zur Wiederholung, zur Identifikation mit dem Aggressor neigen können. Ich finde, man sollte es Leuten nachsehen, wenn sie sagen, sie wollen von etwas Abscheulichem überhaupt nichts wissen. Man will von der Vergangenheit loskommen, mit Recht, wie Adorno sagt, weil sich in ihrem Schatten nicht leben lässt. Und zugleich ist das eben auch die Grundlage für die Wiederholung. Ich denke aber, dass wenn man auf eine solche Abwehr trifft, man anstatt sofort die Pathologisierungen und Abwertungen von solchen Abwehrimpulsen aus der akademischen Westentasche hervorzuziehen, man sich die Rationalität solcher Abwehr vergegenwärtigen muss. Man fordert Individuen extrem Unlusterzeugnis ab. Und deshalb muss man ihnen irgendwo darlegen, sensibel, wie sie selbst darin verstrickt sind, ohne ihnen allzu absurde und ungerechte Abstraktionen an den Kopf zu werfen, wie etwa, dass sie an einem Genozid im hintersten Afrika mit Schuld tragen sollen. Genozide stellen uns alle vor extreme Anstrengungen des Denkens und des Fühlens vor allem und die quasi natürlichen Grenzen, die sich gegen die Aufarbeitung stellen, der Ekel, das sind eigentlich auch die gleichen Grenzen, die Keim ihrer Verhinderung sein könnten, also Keim der Verhinderung der Wiederholung, nämlich der Ekel vor dem Geschehen, die noch nicht ganz abgestorbenen Hemmungen, so Entsetzliches anzusehen und dann eine Zuschauerposition dem Gegenüber einzunehmen. Adorno hat das Problem 1959 recht exakt beschrieben, Zitat, es kommt wohl wesentlich darauf an, in welcher Weise das Vergangene vergegenwärtigt wird, ob man beim bloßen Vorwurf stehen bleibt oder dem Entsetzen standhält, durch die Kraft setzt, das Unbegreifliche noch zu begreifen. Wir haben uns heute anders als zu Adornos Zeit eine Genozidforschung, die Genocide Studies, manchmal auch Genocide und Holocaust Studies, manchmal auch nur Holocaust Studies, wenn sie sich eben ausdifferenziert haben. Dazu ein kurzes Wort. Eigentlich können solche Forschungen gar nicht anders als produktive Resultate vollbringen und trotzdem tritt etwas Unbehagliches ein, nämlich die Professionalisierung als Einzelwissenschaft. Das bringt jetzt nicht nur eine Fachsprache mit sich, die leicht Worthülsen produziert, sondern auch Zwänge der ökonomisierten Akademie, dass man ihr quasi gezwungen ist, ständig positive, wohlklingende Forschungsergebnisse zu präsentieren. Und dass man noch in seinem gerade eroberten Zweijahresvertrag schon in blanker Angst vor der erneut anstehenden Arbeitslosigkeit um Drittmittel für eine weitere Zweijahresfrist danach werben muss, was selbst gut ein halbes Jahr an Antragstellung und so weiter kosten kann. Dass man also automatisch in eine permanente Selbstvermarktung hineingerät, die das Thema, mit dem man sich befasst, zwangsläufig ausbeutet und in kulturindustrielle Werbefloskeln verwandelt. Komparativ, interdisziplinär, innovativ, cutting edge und natürlich alle zwei Jahre von ominösen Autoritäten ausgerufene wissenschaftliche Terms. Ich finde, es ist gerade diese Sprache der Aktualität, der Betriebsamkeit, die den Nährboden bildet für Unsicherheit überspielende zynische Anklänge. Ein Genozidforscher, das war Wippermann, sagt in einem Interview in der FAZ, Zitat, aber Sie finden doch in der Geschichtswissenschaft heute keinen ernsthaften Denker mehr, der am Singularitätsdogma festhält. Zitat Ende. Was er inhaltlich meinte, war die wirklich banale und jeder philosophischen Anstrengung entbehrende Erkenntnis, dass es andere Genozide außer dem Holocaust gegeben hat. Aber trotzdem, man vergewissert sich über eine einzelwissenschaftliche Fachsprache über innerhalb der Einzelwissenschaft erreichte Bestände, erstellt einen Literaturkanon, einen Katalog von Bestimmungsmerkmalen, an denen sich schon eigene Diskursgeschichten abarbeiten. Und dann werden eben Begriffe diskutiert, wie Ethnozid, Politizid und die Zahlen. Wo sich Gesellschaft die ewige Wiederholung des Immergleichen auf allen Ebenen genehmigt, steht Wissenschaft trotzdem unter dem Diktat der rastlosen Aktualisierung und fällt aber in der Genozidforschung meines Erachtens doch auf dem theoretischen Niveau meistens noch zurück hinter Ernst Zimmel und Adorno, was die eben in den 40er, 50er und 60er Jahren erarbeitet hatten. Also diese Vereinzelwissenschaftlichung von Genozidforschung findet statt in einer durchökonomisierten akademischen Landschaft, in der Angst vor Autoritäten und High and Fire herrscht. Und da treten dann fast automatisch ganz entsetzliche intellektuelle und seelische Selbstverstümmelung und Duckmäuserei ein. In dieser strukturell und aus ökonomischen Gründen dem freien Denken feindlichen Landschaft ist es womöglich auch ein Schutzmechanismus, eine Einzelwissenschaft wie die Genozidforschung einzurichten. Nämlich mit diesen Themen in einem irgendwie geschützten Raum zu hantieren, in dem man vielleicht in nicht ganz so fremden Zirkeln seine Haut zur Marke tragen muss und man einen berufsmäßigen Takt im Umgang mit Traumatisierungen und sensiblen Themen vielleicht doch zu entwickeln vermag. In Zuständen, in denen politische Bildung so gründlich erodiert ist, muss man diese Tendenz von Einzelwissenschaften, ihre Ähnlichkeit mit kulturindustriellen Sparten und ihre Ausrichtung auf die Produktion von Tauschwertvokabeln für einen anonymen Markt als eine grundsätzlich bildungsfeindliche Institution wahrnehmen. Genozidforschung als Einzelwissenschaft wird dabei womöglich führen zu einer Angst, sich jenseits dieser Einzelwissenschaft damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich behandelt sie ja auch Gegenstände, für die der gesunde Menschenverstand einmal eingerichtet worden war und für die er eigentlich auch ausreichen sollte. Das gleiche Misstrauen gebührt Vorschlägen, eigene Schulfächer einzurichten, in denen dann Genozide bearbeitet werden sollen. Ich hörte gestern, es gäbe schon Genocide Awareness Kurse in den USA mit letztlich dann einem Schein oder einem Beleg für seine Genocide Awareness. Wenn man dann Schüler in Genozidkunde eine 4- erhalten, weil sie nicht alle Bilder des strukturellen Antisemitismus oder die Vorgeschichte des Genozids in Ruanda nicht auswendig hersagen können, das wäre meines Erachtens in jedem Fall lebendige Erfahrung feindselig gesinnt. Wenn man jetzt die Hohlheit an solchen Ansinnen, die ja immer wieder aufkommen, so etwas wie ein Schulfach, Genozide oder Gewalt einzurichten, und man dem misstrauisch gegenübersteht, dann liegt das ja eher an einer Ahnung von der Aushöhlung solcher Floskeln, von der Aushöhlung des Betriebes und nicht an der prinzipiellen Irrationalität von solchen Ansinnen, das zu popularisieren. Also es ist ein Problem dieses Bildungsbetriebes selbst eher als des Themas. Ich will aber auch nur davor warnen, irgendeinen Hohn über einzelwissenschaftliche Genozidforschung und Einzelwissenschaften im Allgemeinen zu verbreiten. Die Kritik der Arbeitsteilung in Einzelwissenschaften hat kritische Theorie nie von der Anerkennung der so erreichten gewaltigen Fortschritte getrennt. Wie in anderen Fächern merkt man allerdings doch recht rasch, in welche begrifflichen Notlagen Leute kommen, die Krisen oder Gewalt erklären wollen, denen aber offenbar die Zeit und die Motivation fehlte, Marx oder Freud zu lesen oder gar zu verstehen. Dass diese Bände, die da geschrieben sind, die sind in aller Regel anti- oder apsychologisch und auch nicht marxistisch, oder also müssen ja nicht marxistisch sein, aber eben ohne eine grundlegende Kenntnis einiger marxistischen Theorien. Naja, Sie kennen alle den kategorischen Imperativ, der mitunter ein bisschen verquer Adornos kategorischer Imperativ genannt wird, wo Adorno eigentlich davon ausgeht, dass er von Hitler der Welt aufgezwungen wurde und dass man kein Stück Philosophie studiert haben muss, um zu ihm zu gelangen. Nämlich, Zitat, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Auschwitz wiederholt sich nicht, Geschichte wiederholt sich nicht. Darauf muss man leider gelegentlich hinweisen, weil es immer noch ein paar Leute gibt, die das mit der Wiederholung allzu wörtlich nehmen. Wir kommen darauf zurück. Wie aber bestimmen wir das Ähnliche? Adorno definiert bewusst dieses Ähnliche nicht, weil er voraussetzt, dass Menschen mit Restvernunft Ähnliches dann als solches erkennen werden. Adorno hat in seinen entscheidenden Stellen auch eine psychosomatische Vernunft vorbereitet, die irgendwo metaphysisch wird und der Rationalität sich sperrt. Man ist im Zweifelsfall auf das Fühlen verwiesen, auf die somatisch empfundene Abscheu vor Folter, vor Gewalt, die sich gar nicht weiter rationalisieren lässt. Nun, Ruanda, darüber gibt es eigentlich keine großen Dispute, wird ja allgemein als Genozid anerkannt. Wozu soll man da den Vergleich anstreben? Die Dimensionen sind eben offensichtlich, die Spezifika ebenfalls. Kritische Theorie, die einmal den Anspruch hatte, zur Verhinderung beizutragen, ist eben gescheitert mehrfach an diesem Anspruch. Man hat in den Jahrzehnten nach 1945 keine Organisation zur Verhinderung von Genoziden aufgebaut. Nicht effektiv zumindest. Lediglich die Opfer der Nazis haben sich organisiert, im Bund der Verfolgten des Naziregimes und tatsächlich in Deutschland den allerbösesten Nationalsozialismus in einem unglaublich zähen, andauernden Kampf zurückgedrängt. Man muss sich das vergegenwärtigen, Franz Josef Strauß hat ja Willy Brandt noch vorgeworfen, er sei ein Vaterlandsverräter, weil der im Widerstand war. Ich glaube, man kann das, was Adorno das Fortleben des Nationalsozialismus in der Demokratie nannte, heute nur noch in solchen Anekdoten, in Fragmenten erahnen, diese Stimmung der tatsächlichen Drohung einer Wiederkehr des Nationalsozialismus, einer Wiederholung, die uns doch heute wahrscheinlich etwas ferner liegt. Außerhalb Deutschlands und erst recht außerhalb Europas und der USA waren Wiederholungen noch weniger Grenzen gesetzt. In Indonesien sympathisierten die Westmächte 1955-56 mit der Vernichtung der Kommunistischen Partei Indonesiens ganz offen. Ungefähr 500.000 bis 1 Million Menschen wurden ermordet, ohne dass das jemals irgend gesühnt worden wäre. Es gab reihenweise Laudatien auf diese Auslöschung. Der US-amerikanische Außenminister sagte im besten Wissen um die Massaker, Zitat, die Zurückdrängung der kommunistischen Flut im großen Land Indonesien wird neben dem Vietnamkrieg wahrscheinlich als einer der vielleicht historisch bedeutendsten Wendepunkte in Asien in diesem Jahrzehnt gewertet werden. In Kambodscha wiederholte sich die unrühmliche Ignoranz und sogar Unterstützung von Genozidern durch den Westen. 1975-79 hatte hier Pol Pot aus den vom Vietnamkrieg zerbombten Äckern eine Armee aus Kindersoldaten und Unzufriedenen zusammengekratzt. Man muss das wissen, der Luftkrieg über Vietnam fand ja nicht über Vietnam statt, sondern zog sich auf alle. Also es gab ja diesen. Kambodscha wurde relativ weitflächig systematisch ausgebombt und auch in Laos fand eben dieser lange geheime Bombenkrieg statt. Und tatsächlich systematisch ganze Ländereien umgepflügt wurden, weil man dieses Material eben hatte. Also Pol Pot hatte aus diesen Äckern eine Armee aus Kindersoldaten und Unzufriedenen zusammengekratzt, die Hauptstadt erobert und dann binnen weniger Tage alle größeren Städte gewaltsam entsiedeln lassen und das wohl perfideste bekannte Regime zur Auslöschung des Individualismus entwickelt, das sich vorstellen ließ. Die komplette Zerschlagung der Privatsphäre der Familien, wurden Zwangsehen vorgeschrieben, Kinder wurden den Eltern weggenommen, damit keine Bindungen entstehen konnten. Und die Todesstrafe war bekanntermaßen die einzige anerkannte Strafe, also die einzige Strafe, die das Gesetz kannte. Die wurde dann auch angewandt, zum Beispiel, wenn sich jemand einen Fisch gefangen hat, um nicht zu verhungern. Weil wer sich einen Fisch fängt, der führt das Privateigentum ein und der wurde dann erschlagen oder erschossen. Oder wer eine Brille trug und sich somit als Intellektueller kennzeichnete. Die Mahlzeiten mussten kollektiv eingenommen werden, damit nicht heimlich in der Privatsphäre eben Subversivität entstand. Ein Fünftel der Bevölkerung, das sind 1,5 bis 2 Millionen Menschen, wurden in diesen Jahren über die Klippen gehetzt, in Feldern erschossen und die Leichen als Dünger ausgelegt oder in Todeslagern ermordet. Und als dann Vietnam endlich eingriff, weil es selbst angegriffen wurde von Kambodscha, da hat man den sowjetischen Einfluss in der Region über Vietnam gefürchtet. Und dann haben China und die USA zusammen erreicht, dass 1988 die UNO diese neue von Vietnam eingesetzte Regierung nicht anerkannte und zum Abzug der vietnamesischen Truppen aufforderte, die gerade noch die Hungersnot versorgte und die Massengräber aufräumte. Man vergab sogar den Sitz der UNO an die Roten Khmer im Protest gegen die Befreiung Kambodschas durch Vietnam. Aufbetreiben von USA und China. Und als dann immer mehr bekannt wurde von den Verbrechen, dann hat man einfach einen erträglicheren Mann an die Spitze der Roten Khmer gesetzt, nämlich Prinz Sihanouk, und dann die trotzdem mit Waffen unterstützt, um sie gegen den kommunistischen Erzfeind Vietnam zu hetzen. 10 Jahre lang wurde dann noch von diesen gleichen Roten Khmer, die den Genozid vollzogen hatten, aus dem Dschungel heraus gegen diese vietnamesische Regierung in Kambodscha Krieg geführt, was 55.000 vietnamesische Soldaten das Leben kostete. Und bis 1997 noch kämpften die Roten Khmer. Es ist also, wenn man bisweilen sich von internationalen Institutionen und speziell den USA etwas erhofft in Bezug auf die Verhinderung von Wiederholungen oder von Genoziden, muss man einem einfach nur zum kompletten Pessimismus raten und manches von der idealisierenden Sprache, die sich dann doch angeeignet hat, im berechtigten Diskurs gegen den Anti-Amerikanismus, der ja in den USA nicht hasste, dass sie in Kambodscha nicht eingriffen, sondern dass sie im Nationalsozialismus eingegriffen haben oder gelegentlich doch sich erlaubt hatten, auf Seiten der Freiheit einzugreifen. Aber trotzdem verbietet sich eigentlich jede Hoffnung auf irgendeine fortschrittliche Rolle dieser Regierung, die an diesen Verbrechen beteiligt waren, die das geduldet hatten, die es teilweise mit Waffenlieferungen unterstützt hatten, im besten Wissen. Was in Kambodscha und auch in Ruanda sichtbar wird, ist das absolute Ende jeglicher Hoffnung auf einen kompetenten Weltsouverän. Zuallererst die United Nations natürlich. Der Verrat der UN in Ruanda wurde jedem offensichtlich an Filmaufnahmen als Soldaten in diesen schusssicheren, hochmodern gepanzerten Fahrzeugen, diesen riesigen Panzer, die die UN ja hat, um Leichenberge auf den Straßen herumkurven und teilweise noch in die Luft schießen oder direkt auf Flüchtlinge schießen, die sich von ihnen Schutz erhofft hatten. Romeo Dallaire, der ja bekannt wurde, hatte als UN-Kommandant, hatte mehrfach versucht, sich zu suizidieren über diesen Verrat seiner Organisation an den Opfern des Genozids. Andere Verantwortliche verwiesen auf Befehlsnotstand, der den Abzug erzwungen habe, oder auf die Übermacht der Rebellen oder der Interahamwe. Gleichzeitig, während eigentlich alle wussten, was dort vonstatten ging, war es explizite Strategie von internationaler Politik, nicht von Genozid zu sprechen, sondern von Massakern. Genozid auszusprechen hätte zur Folge gehabt, dass man zur Intervention irgendwo rechtlich gezwungen wäre. Jetzt könnte man sagen, daran wird ja deutlich, wie wichtig eine saubere Definition ist für eine Intervention. Wie wichtig das wäre, das eben genau zu fassen, was ist ein Genozid. Ich finde aber, dass genau diese Beispiele am besten belegen, wie willkürlich Definitionen in politischen Zwecken unterworfen werden können und dass man genau diese Taktik der Grenzziehung oder der Definition, die dann immer ein Spielball irgendwelcher politischer Verlagerungs- und Umdeutungsstrategien werden muss, dass man sich darauf gar nicht erst einlassen sollte. Am Ende verstärkt man sonst eigentlich nur noch die vorgeschützte Ausrede, dass man eben noch nicht genau gewusst hatte, dass es wirklich ein Genozid war und dass alles so überraschend schnell gegangen ist. Das ist Humbug. Das Desaster in Ruanda wurde vorhergesehen, es wurde vorhergesagt mehrfach und schon sehr, sehr lange vorhergesagt. Hans-Christoph Buch hat ja gestern gesagt, er hätte eine Quelle von 1907 oder so von Missionaren und das findet sich auch noch mehrfach. Es gab ja auch diese Pogrome in 1959 war es, glaube ich, und dann eben auch die wechselseitige Gewalt im Nachbarland Burundi, die Ermordung von 200.000 Hutu. Also man wusste in ungefähr, was das für eine Region ist, was sich dort anbahnen kann, und auch man wusste relativ kurz vorher auch, dass dort eine solche Situation herrscht, und man wusste, als es dann anfing, auch, dass es stattfand. Warum weiß das auch jeder, dass das alle wussten? Weil nämlich man die Ausländer evakuieren ließ von der UN. Und alle diese Ausländer hatten noch bezeugt, die wurden eben inmitten des bereits stattfindenden Massakers evakuiert und wussten, was dort stattfindet. Und auch die UN wusste das. Aber solche Grenzziehungen und Definitionen erzeugen leider immer auch einen gewaltigen Graubereich von Massakern, den man dann offenbar zu akzeptieren bereit ist oder den man bereit ist hinzunehmen, bis man eben dann sagt, ab jetzt hier ist ein Genozid, wir intervenieren. Dann ist es ja logischerweise schon zu spät. Wenn sich aus der Geschichte von solcher grotesker Gewalt ein Resultat ziehen lässt, dann ist es wahrscheinlich die absolute Notwendigkeit von individueller Praxis, von individueller Verantwortung. Wir wünschen uns natürlich, dass eine Regierung, die wir gewählt haben, vernünftige Berater installiert, die dann diese Regierung möglichst objektiv informieren und diese Regierung dann ihre Armee zu positiven Zwecken einsetzen würde. Horkheimer verweist in seinem Aufsatz Egoismus und Freiheitsbewegung aber darauf, dass der bürgerliche Egoismus der Kern jeglicher bürgerlicher Moralideologien ist. Im Zweifelsfall wird die stets nur äußerliche zivilisatorische Fassade über Bord geworfen, wenn eben die ökonomischen Interessen, die eigenen Interessen nur im geringsten verletzt werden. Und das Gleiche gilt auch für die ganzen hehren Beteuerungen, man würde so etwas nie wieder geschehen lassen oder man würde sich ja jetzt nun wirklich ernsthaft Gedanken um diesen oder jenen Konflikt machen. Es lässt sich auch niemand mehr für so abstrakte Werte wie Freiheit umbringen und schon gar nicht aus Solidarität für andere. Man riskiert nicht sein Leben für Afrikaner, von denen man in Europa doch zumeist ebenso wenig weiß wie von Tiefseefischen. Wer das Bewusstsein der Hohlheit der UN, die sich ja auch am besten in den hunderten Resolutionen gegen Israel ablesen lässt, oder daran, dass Länder wie Iran den Vorsitz des Menschenrechtsrates erhalten können, wenn also die UN als Maskerade erkannt wäre, die sie ist, hätte vielleicht ja mancher UN-Soldat mit Restgewissen womöglich seine Waffen zusammengerafft, Befehle verweigert, Fahrzeuge enteignet und versucht auszudauern, solange es geht, womöglich unter dem Risiko des solidarischen Selbstopfers, das man im Zuge des bürgerlichen Egoismus als vollständig irrational abwehrt. Während zugleich das Opfer der eigenen Lebenszeit für einen abstrakten Prozess, nämlich von G nach G', also die bewusstlose Akkumulation von Kapital, die aus dem Opfer der Lebenszeit der Arbeiter sich speist, die natürlich akzeptiert wird. Ich sage das deshalb nochmal, weil aus einer Fehllektüre von Gerhard Schalt Suicide Attack heraus oft nicht mehr getrennt wird in einer gewissen Szene zwischen dem Selbstmordattentat und dem Risiko des Selbstopfers in einer solidarischen Aktion. Schalt macht diese Trennung sehr, sehr deutlich und die ist auch sehr wichtig. Mir begegnete das nur mehrfach, dass man eben sagte, ja, wie kann man denn so bescheuert sein, sich umzubringen lassen für irgendwelche Ideale, für die Freiheit und so weiter. Das wäre ja das Selbstopfer und eine völlig schändliche Ideologie, die man mit dem Islamismus dann teilt. Wenn jetzt Akademiker oder andere Leute diesen UN-Soldaten heute Vorwürfe machen, dass sie da abzogen, dann ist das ebenfalls ein bisschen bigott. Niemand aus den Universitäten hat schließlich Freiwillige zur Unterstützung der Tutsi entsandt oder zur Befreiung Kambodschas. Im Gegenteil wurde an manchen Unis ja noch Solidaritätsadressen an Pol Pot Flugblätter verteilt. Auch nicht lange, nicht durchgehend, aber das gab es. Und niemand organisiert ja heute Frauengerillas in Afghanistan oder Saudi-Arabien. Niemand rekrutiert antifaschistische Milizen für irgendeinen internationalen Einsatz. Die internationale Vernetzung und die schlagkräftige Organisation, das schaffen eigentlich immer nur die Islamisten und die Faschisten. Irgendwelche Ölprinzen können offenbar ihre Truppen international organisieren, während die internationalen Linksparteien sich ausschließlich zusammenrotten, wenn es gegen Israel geht und die Israel-Solidarität dann meistens doch auch nur davon träumt, sich irgendwann der IDF anzuschließen, wenn es ernst werden sollte. Man könnte hoffen, dass die UN irgendwo aus Ruanda gelernt hat. Sie hat aber nicht aus Auschwitz gelernt und nicht aus Kambodscha oder Indonesien oder aus Guatemala oder aus dem ersten Genozid in Sudan oder aus Paraguay oder aus dem zweiten sudanesischen Genozid, der ja immer noch andauert. Kurzum, die UN hat noch keine einzige halbwegs erfolgreiche Mission zu verbuchen und das Gleiche gilt aber auch für sämtliche anderen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen. Die Parole Never Again hat sich gründlich diskreditiert. Sie hat ihr einziges Recht, als ein jüdisches Versprechen an die Juden vorbereitet zu sein und sich zu wehren, sich selbst so etwas nie wieder antun zu lassen. Der israelische Staat setzt dieses Versprechen bislang einigermaßen erfolgreich um und der nukleare Schutzschirm, über den es allen Anschein nach doch verfügt, lässt auch hoffen, dass es seine Sicherheit vorerst nicht auf Kettenrauchen der Hilfstruppen auf Berlin angewiesen ist. Als politische Parole, als Kampfparole ist der Slogan Never Again auf jeden Fall zynisch und geschichtsvergessen. Er bewegt sich de facto sehr, sehr nahe an der Leugnung von den Genoziden, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Goldhagen nennt die Parole daher auch a hollow phrase, a mockery of itself. Noch zynischer nimmt sich die Parole aus, die man in Dresden lesen konnte, Bomber Harris, do it again. Nicht etwa, weil ich die historische Bombardierung Dresdens besonders kritikabel fände oder mir das erlauben würde, sondern weil implizit eine solche Parole an die Stelle Never Again das Do It Again setzt. Was bedeutet, dass sich diese entsetzliche Vorgeschichte aktuell in einer Wiederholung befände und schlimmer noch, dass sich die Aktivisten polemisch eine solche Weltkriegssituation regelrecht herbeiwünschen, weil sie selbst unfähig sind, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig und möglich sind. Ob jetzt Never Again oder Bomber Harris, Do It Again. Wer heute in solche politischen Parolen flüchtet, hat vom Ernst des Geschehens wenig an sich herangelassen. Meistens versichert man sich damit, dass man einer der Guten ist und weiß, wer immerhin die ganz, ganz Bösen sind. Das ist aber kein politisches Konzept. Man kann sich zumindest sicher sein, dass wenn es ernst wird, solche Leute eher auf einen Bomber Harris warten, der dann sein Leben für sie riskieren soll, als selbst das Leben zu riskieren. Es gäbe also genug Arbeit für kritische Theorie. Aber als Tarantino eine antipatriotische Kritik formulierte, indem er nach Django Unchained die Sklaverei unseren, das heißt den amerikanischen Holocaust nannte, da gab es einen Proteststurm und man sagte, er hätte Relativierung betrieben und Auschwitzverharmlosung und so weiter. Als hätte er nicht eben durch seine Filme hindurch auch ein deutliches Bewusstsein von den Unterschieden erarbeitet. Als jene Adorno-Zitierer, die vom Rassismus offenbar nur noch wissen wollen, dass er eben keine Übermacht projiziere und deshalb auch ganz anders als eben der Antisemitismus sei und nicht so schlimm vor allem. Naja, Ruanda zeigt auch die Probleme marxistischer Ableitung, wie sie zum Beispiel Clausen in seinem Text vom Judenhass zum Antisemitismus vornimmt. Zitat: Es beruhigt ungemein, Auschwitz als Folge des deutschen Nationalcharakters zu begreifen und Traditionslinien durch die letzten 1000 Jahre zu ziehen. Aber diese anthropologische Formel verdeckt den wirklichen Zusammenhang von modernem Antisemitismus und der Massenvernichtung wehrloser, unbewaffneter Menschen. Oder auch Zitat, der Antisemitismus ist abstrakt, der Judenhass konkretistisch. Beim Judenhass geht es ums Totschlagen, brutal mit Knüppeln und was den Pogromisten gerade so in die Hände fällt. Der Fortschritt zum Antisemitismus bedeutet nicht weniger Gewalt, sondern andere. Es bedeutet eigentlich mehr Gewalt inhärent, aber vielleicht wird an solchen Passagen auch was deutlich. Ich sage nicht, dass ihr den Text nicht lesen sollt, er ist hochinteressant, aber diese Trennung, die er aufmacht, die auch Postone und andere aufmachen, in christlichen Antijudanismus und eliminatorischen modernen Antisemitismus, die dann in Lehrseminaren von unbegabteren Adepten dann auch wiederholt wird und pädagogisch aufgearbeitet wird, zu einer Art Bestimmungsschlüssel. Diese reine Trennung ist meines Erachtens nicht möglich. Clausen begründet es etwas damit, dass der globale Charakter des Antisemitismus eben die Weltverschwörung erst durch den Kapitalismus möglich geworden sei und zentralste Kategorien von Produktionsweisen abhängen. Hinzu noch das Moment der Judenemanzipation kommt, das erst mit der bürgerlichen Revolution dann denkbar war. Und dann auch noch einiges über Bürgertum und Subjekt, was Sie auch unbedingt lesen sollten, weil es in aller Regel gar kein Blödsinn ist. Aber das historische Material des Antisemitismus widerspricht eben den reinen Trennungen. Ich habe das am Buch Esther mal nachgewiesen, das einen eliminatorischen Antisemitismus aus dem Perserreich überliefert, aus dem Jahr 2500 ungefähr vor Christus. Nein, nicht, also 500 vor Christus, vor 2500 Jahren. Und dieser Antisemitismus des Haman, der dort überliefert wird im Buch Esther, der ist wirklich kaum zu unterscheiden von einem modernen. Der ist schon, trägt eigentlich schon alle Züge des Modernen, das Eliminatorische und so weiter. Und gleichzeitig war auch ein Großteil des Holocausts noch im Modus des ganz archaischen Pogroms vollzogen worden. Zum Beispiel in Litauen und Lettland, wo die allermeisten Juden an Ort und Stelle totgeschlagen, erstochen und ermordet wurden von der lokalen Bevölkerung, wo man also dieses Ganze, was man gemeinhin als charakteristisch für die Singularität oder auch für den modernen Antisemitismus nimmt, dass diese ganze industrielle Sphäre der Massenvernichtung sich das in weiten Teilen der Massenvernichtung nicht bedurfte. Und auch die Pogromhaftigkeit des Genozids in Ruanda mahnt gegen solche einfachen Erklärungen. Die sind nicht einfach. Also Clausen ist nicht einfach, das will ich nicht sagen. Er ist nicht simplistisch, aber bisweilen wird eben aus dieser Trennung doch ein simplistisches Theorem dann geschmiedet von dieser Trennung und eine übergroße Betonung dieser Modernität des Antisemitismus, dieser scheinbaren. Ruanda hingegen war kein Urbild der Vorgeschichte, aber es war ein Staat ohne Industrie weitgehend. Eine strukturell und kulturell noch feudale Agrar- und Hirtengesellschaft, eine pastorale Gesellschaft und Agrargesellschaft. Das erklärt auch wieder gar nichts, was den Genozid angeht, aber stellt eben einige marxistische Ableitungshypothesen doch in Frage. Unbestritten hatten das Wertgesetz, hatten Krisen, die Abstiegsängste der Kleinbürger, der Zusammenfall von entfesselter Produktionsweise mit einem vorbürgerlichen Bewusstsein. Das alles waren ja Faktoren, zweifellos. Aber welche Rückschlüsse erlaubt das dann konkret auch in anderen Phänomenen von Massengewalt? Dass nur in vergleichbaren historischen Situationen ein Genozid möglich war oder sei? Oder dass man erst den Kapitalismus abschaffen muss, um Genozide zu verhindern? Wissenschaftliches Erklären, von dem ich gar nicht abrate, hat leider aber auch unvermeidlich den Charakter des Entschuldigens und es hat etwas Narzisstisches, auf die Vergangenheit gerichtetes, dass man etwas so Monströses dann ex post verstehen und erklären kann. Nur hat dieses Verstehen und Erklären gelegentlich doch nur noch wenig mit der Verhinderung von Künftigen zu tun. Es bleibt eben dieser Blick in die Vergangenheit, der vorherrscht. Der ist zweifellos notwendig. Ich kritisiere dieses Prädominante, dieses Rückwärtsgewandte. Vergleichbar ist das Phänomen, dass zum Beispiel Hexenjagdforschung in Deutschland überwiegend von Historikern betrieben wird, dass es große historische Departements gibt, die sich mit Hexenjagden beschäftigen. denen ungefähr 100.000 Menschen zum Opfer gefallen sind, vor zwischen 1500 und 1700 ungefähr. Während aktuelle Hexenjagden, denen zum Beispiel allein auf Madagaskar ungefähr 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind im 19. Jahrhundert und denen seit 1950 ungefähr auch bestimmt über 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Dafür gibt es nur sehr, sehr verstreut und unorganisiert Forschung. Es ist diese Diskrepanz, es ist gar nichts gesagt gegen die Qualität von historischen Studien, nur ist es eben sehr viel leichter, historische Studien zu betreiben, als tatsächlich in irgendeiner Form praktische oder praxiswerdende, aktuell notwendige Erfordernisse befriedigende Wissenschaft zu vollziehen. Sodass mir manchmal die anti-intellektualistische Position auch verständlich zu sein scheint, die Hans-Christoph Buch gestern vorgeworfen wurde, die er aber nur sehr isoliert vortrug, dass er nämlich keine Lust hat, an diesen akademischen Diskursen teilzuhaben, ob jetzt zwischen Hutu und Tutsi, ob das Ethnien seien oder nicht, oder ob das Kasten oder was auch immer seien, also sein Unwillen gegen akademische Diskurse darüber, die sich doch eben sehr leicht von den Dringlichkeiten der Realitäten vor Ort sehr, sehr weit entfernt haben. Für die Frage der Intervention ist natürlich die Bestimmung der Ähnlichkeit irgendwo relevant. Das heißt, eine Reihe von Merkmalen erfüllt sein muss, bevor man interveniert. Was ja mit Interventionen sind ja auch mit Gewalt und Zerstörung verbunden und stiften womöglich auch nur eine größere Verwirrung. Nur wenn man sich die bisherige Praxis anguckt, ist es eigentlich genau das Gegenteil, dass Nicht-Intervention oder also in aller Regel mehr Opfer zu verzeichnen hatte, als die wenigen Versuche von Intervention und die allerwenigsten Versuche von Überintervention. Die mal dilettantisch wie in Kosovo oder mal kurzatmig wie in Libyen geführt wurden, dass man danach sich selbst überlassen hat und gehofft hat, dass die Flüchtlinge jetzt trotzdem irgendwie dort bleiben, wenn man mit denen dann einen Deal macht. Wie man ja auch schon mit Gaddafi seine Deals gemacht hatte. Ex post lässt sich die Verhinderung eines Genozids schwer nachweisen. Man kann nie sagen, ja, wir haben jetzt hier erfolgreich einen Genozid verhindert. Das bleibt immer nur Spekulation. Und wenn es zu spät sind, sind die Belege wesentlich einfacher zu haben, aber dann ist es ja eben zu spät. Die Rede von der Singularität von Auschwitz darf meines Erachtens nicht dazu dienen, Messlatte für Intervention zu sein, das Maximale, sondern sie muss die Messlatte radikal nach unten bewegen, in den Bereich des auch nur am entferntesten Ähnlichen. Ich sage das deshalb, weil oft, wenn dann Jugoslawien diskutiert wird oder so, dass man dann immer die etwas dümmliche Frage generell Intervention, ja, ist das denn jetzt schon Auschwitz oder was? So, und das ist ja dann doch Verharmlosung und so. Darum, das ist diese Paradoxie dieses Begriffes Singularität, die dann eintritt, dass sie die Interventionslatte nach oben gehängt hat, anstatt sie nach unten zu drücken. Jedenfalls, wo Genozide beendet wurden, geschah das immer durch militärische Gewalt. Pazifismus nach Auschwitz erwies sich als die Fortführung des Nationalsozialismus mit anderen Mitteln zu oft. Da sagten die Besiegten nie wieder Krieg und was sie meinten war gegen uns. Deshalb wurde auch aus Hiroshima und Nagasaki ähnlich wie Dresden zum Minitikel der Friedensbewegung und nicht etwa die genozidalen Verbrechen der Japaner, dass man sagt, man wendet sich gegen die japanischen Verbrechen, die ein Genozid waren. Einer, von dem man wenig erfährt oder wissen möchte. Und auch heute demonstriert auf den Ostermärschen niemand gegen den Krieg in Syrien oder gegen den Krieg im Kongo oder im Sudan, sondern natürlich demonstrieren die alle gegen die NATO, gegen die USA, gegen Intervention. Das habe ich Orwell auch gesagt, the pacifist is effectively pro-Nazi. Damals schon. Und so erstarkte der Pazifismus auch vor allem unter der Drohung, dass Mitteleuropa das nukleare Schlachtfeld eines Dritten Weltkriegs würde. Als sich nämlich die Pazifisten darauf beriefen, dass dieser Krieg auf keinen Fall auf ihre Kosten stattfinden dürfe. Das war natürlich völlig legitim, und wahrscheinlich rationaler als der Wahnsinn des atomaren Wettrüstens selbst. Man musste ja wahnsinnig werden in dieser Situation. Aber den meisten ging es eben dann doch um das Eigenheim oder um die Familie. Es war ein bürgerlicher Egoismus. Sie benannten und begriffen nicht, was tatsächlich an dem System, an der Konstellation suspekt war. Die Pazifisten demonstrierten deshalb vor allem auch gegen amerikanische Nuklearwaffen. Die russischen wurden regelrecht akzeptiert wie eine Naturgewalt. Und heute demonstrieren sie gegen den Krieg, die Genozide aber werden als naturhafte Ereignisse ratifiziert. Pazifisten generell haben überhaupt kein Konzept gegen den Krieg, als gegen den Krieg zu sein. Und das reicht aber nicht aus, um Kriege oder Genozide zu verhindern. Ich komme nochmal zurück zur Singularität. Wir haben ja in der kritischen Theorie Adorno-Horkheimers eher selten die Betonung der Singularität. Die tritt allenfalls auf, um Revisionisten, die damals noch wesentlich stärker waren als heute, etwas entgegenzusetzen. Und es war ja vor allem Habermas, der im Historikerstreik dann die Singularität oder das Paradigma von der Singularität einführte gegen Nolte. Aber Nolte ist von seinen Thesen ja nicht großartig abgekehrt. Ihn hat auch der Verweis auf die gesetzhafte, also diese, auf diese scheinhaft gesetzhafte Singularität oder auf diese als Gesetz formulierte Singularität beeindruckt ja nicht der Revisionisten. Wer meint, dass Dresden wie Auschwitz ist, der wird es auch kaum davon abkehren, wenn man ihm sagt, dass Auschwitz singulär ist und dass er jetzt gerade eine Relativierung vornimmt. Gegen wirkliche Umbildung kann als pädagogische Strategie ja vielleicht entwickelt werden, aufzuzeigen, welche Dimensionen die Shoah tatsächlich hatte. Aber auch diese Strategie muss durch die Darstellung hindurch. Sie kann auch nicht einfach sagen, Singularität und fertig. Strategisch erscheint mir der Begriff der Singularität völlig unbrauchbar. Anfällig für Relativierung und plumpe Widerlegungen, es gab ja andere Genozide, sodass wir auch gleich jedes Mal in die Spezifik gehen können, die jeweils zur Debatte steht. Wenn man sich das anguckt, was da dann zur Debatte steht, dann geht es ja meistens doch nur um die Kriegsschuld der Deutschen, um Revisionismus. Oder inzwischen natürlich auch um den palästinensischen Erzählmythos, dass ihnen ja Gleiches oder Schlimmeres geschehe als den Juden. Die beeindruckt das aber natürlich auch nicht, wenn sie ihnen sagen, dass Auschwitz singulär sei, weil die dann ja meistens auch davon ausgehen, dass ihnen natürlich Schlimmeres passiert als den Juden, aber den Juden ja eigentlich gar nicht passiert sei, weil das ja alles erfunden sei. Das sind ja dann diese Paradoxien dieser Verschwörungstheorien, in denen man sich gar nicht verhalten kann mit einem Begriff wie Singularität, schon gar nicht. Ich kann also nur davor warnen, sich auf die scheinbare Konkurrenzsituation allzu ernst einzulassen, die das Argument der Revisionisten allemal ist. Was Stalin in den Gulags Menschen antun ließ, das systematische Aushungern von Millionen zum Beispiel in der Ukraine, das war genozidal, wie auch Maos in ihrer Bösartigkeit gern unterschätzte zynische Agrarpolitik, die Dezimillionen in den Hungertod trieb. Die Frage jetzt aber, was denn nun schlimmer gewesen sei, die ist doch völlig irrelevant und meistens gelenkt von politischen Zielen, die das eine aus dem anderen legitimieren wollen oder eben, wie die Revisionisten, deutsche Schuld nivellieren. Man sollte da gar nicht erst mitspielen und auf dieses Konkurrenzsprech eingehen. Misstrauen gebührt jeder Sprache der Konkurrenz, der Klassifizierung. Dem pathologischen Relativismus der Täter, dem kommt man ohnehin nicht bei. Was in der Dialektik der Aufklärung viel mehr dominiert als die Suche nach oder die Behauptung der Singularität, ist die Suche nach einer universellen Urgeschichte von zivilisatorischer Gewalt, eben der Dialektik der Aufklärung. Wenn man das mal öfter liest, merkt man vielleicht, was Adorno und Horkheimer in den Elementen des Antisemitismus eigentlich machen. Es ist gar nicht so sehr, also es ist auch eine Theorie des Antisemitismus, aber es ist eine Zivilisationstheorie, eine sehr weitreichende, eine Entwicklungstheorie, die an den entscheidenden Stellen auch eine gewisse biologische Anthropologie mit hineinnimmt. vor allem an den drei Verhaltensmustern Mimesis, Idiosynkrasie und Projektion. Mimesis, die schreckhafte Angleichung an übermächtige Natur, die wird verdrängt von der Aufklärung, zugleich aber wieder eingeführt in den faschistischen Gleichheitsritualen der Massenaufmärsche oder im Nachspielen von Juden auf der Bühne im antisemitischen Gelächter. Und Idiosynkrasie, die im einst dazu diente, rasch Bedrohungen zu erkennen, die wurde dann zum Muster von Ressentiments, zum Erfassen von bedrohlichen Merkmalen. Sie erlaubte dem Antisemitismus die besinnungslose Opferidentifikation, die begründungslose auch. Man mag eben jemanden nicht, das ist Idiosynkrasie, man mag den eben nicht. Dazu hat man ja wohl alles Recht und so weiter. Das ist im Wesentlichen Idiosynkrasie. Und Projektion dann zuletzt eben eine einst notwendige Form, unausweichliche Form von Denken, von Begriffsbildung, die wird dann als pathische Projektion zur antagonistischen Praxis von Mimesis, nämlich zum Gleichmachen der Umwelt an die eigene Innenwelt, während die Mimesis das Individuum sich der Umwelt gleichmacht. Und zuletzt ist es gerade das verdinglichende Verhältnis von Aufklärung zur Natur. Wenn man sich Aufklärung anguckt, dann ist das bei Adorno Horkheimer ja nicht die bürgerliche Emanzipation und dann 1700 noch was weiter, sondern die Dialektik der Aufklärung meint mit Aufklärung schon den Mythos, sie meint die erste Begriffsbildung. Sie reicht zurück in die allerersten, archaischsten, denkerischen Regungen von Menschheit. Das meint Aufklärung in der Dialektik der Aufklärung. Deshalb beginnt es ja auch mit der griechischen Philosophie und Plato. Also das Verhältnis von Aufklärung zur Natur, es wird natürlich umso gefährlicher, je mehr die Verhältnisse, die gesellschaftlichen, naturhaften Charakter annehmen und je mehr Angst dem Menschen diese objektive Übermacht der zweiten Natur einflößt. Sobald dem Menschen gewahr wird, dass sie nur wenig mehr als Tiere sind und eine tierhafte Existenz führen, sind sie bereit, mit den Mittieren so zu verfahren, wie sie es an beherrschter Natur gelernt haben. Deshalb bezeichnete man die Tutsi als die hohen Bäume. Der Aufruf, eben die hohen Bäume zu fällen, war der Aufruf zum Genozid. Und man erschlug sie auch mit Macheten, wie man in Afrika Bäume eben mit der Machete fällt. Man haut so lange drauf, bis sie umfallen. Gibt auch Äxte gelegentlich, aber die bevorzugte Praxis ist mit der Machete. Und wie man sie zu Kakerlaken in der Propaganda machte, die man dann als Tiere auch vernichten kann. Und trotzdem ist die erste Natur in diesen Genoziden deutlicher zu erkennen als der Faktor der zweiten. Was man dann als die, sobald Naturbeherrschung eben erreicht wurde durch Aufklärung, dann gesellschaftlich als die zweite Natur herausstellte, die Menschen noch barbarischer unterwarf oder der Menschen noch härter ausgesetzt waren, deren Gesetzmäßigkeiten, deren abstrakten, undurchschaubaren Prozess als eben noch unter der Herrschaft der ersten Natur. Also gerade in der noch von Natur überstark beherrschten, von erster Natur überstark beherrschten Gesellschaften in Afrika, vollzieht sich die Gleichsetzung von Mensch und zu beherrschender Natur mit einer ebenso großen Gründlichkeit wie in den kapitalistischen Staaten oder in den industrialisierten Staaten. Das ist ein relativ altes Modell von Kriegsführung in weiteren Regionen Afrikas, die Dörfer der Gegenseite niederzumachen, alle zu töten und allenfalls noch das Vieh oder Sklaven mitzunehmen. Die deutschen Genozideure haben Tötungsmaschinen erzeugt. Das wird mitunter als das Singuläre oft noch wahrgenommen. Die meisten Genozide der Moderne, aber des 20. Jahrhunderts, nahmen sich die Natur doch zu Hilfe und nicht die Industrie. In Afrika töten Durst und Schlangenbisse sehr effektiv und Krankheiten. Im Osmanischen Reich trieb man die Armenier in die Wüste, wie auch in Namibia die Hereros. Und Europa heute nutzt das Mittelmeer, um sich die Flüchtlinge vom Leib zu halten. Wenn Natur tötet, dann wird Verantwortung abgegeben. Das ist eine bewusste Strategie, eben zu sagen, wir treiben sie in die Wüste und dann sterben sie, dadurch bin ich nicht schuld. Das ist immer noch eine primitive Reflexion darauf, dass man irgendetwas wie Schuld hat. Man tötet sie nicht gleich selbst. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit sehr große Menschenmengen zu töten. So gab es in Kongo nie einen Plan, 2 bis 3 Millionen Menschen zu töten, wie das ja stattfand im letzten Jahrzehnt. Die zahllosen Milizen und Guerillas mit ihren unterschiedlichsten Bündnispartnern und Interessen, die überfielen meist Dörfer und lokale Gebiete, eroberten sie, plünderten sie rücksichtslos aus, ja, mit entsetzlichen Massenvergewaltigungen und auch Sklavenjagden für Kindersoldaten, um die eigenen Armeen aufzufrischen. Aber die meisten Toten entstanden wohl auf der Flucht im Busch, im sogenannten In the Bush. Das ist in Afrika die Vokabel für das Gefährliche auch. Es ist wirklich gefährlich. Natur in Afrika ist häufiger eine tödliche. Und jemanden zu vertreiben, ist schon fast gleichbedeutend, wie ihn zu töten. Wenn Sie also mal wieder hören, dass in Afrika 10.000 Menschen geflohen seien, denken Sie daran, dass Flucht dort etwas anderes bedeutet als in mitteleuropäischen oder auch in südeuropäischen Verhältnissen. Wie lange habe ich noch? Wie viel Uhr ist es? Ja, noch ein bisschen. Also man muss natürlich im Rahmen von der dialektischen Anthropologie jedes geschichtliche Ereignis differenzieren. Das ist ja aus einer marxistischen Geschichtsperspektive sonnenklar. Dazu kann man das 18. Primär des Napoleon Bonaparte von Karl Marx lesen, wo er das sehr schön verspottet, eine Sucht von Revolutionären, sich in die Kostüme vergangener Revolutionen zu kleiden und eben die aktuelle Situation zu vergessen. Deshalb ist es auch so barbarisch dumm, diese Rede von der Wiederholung sprichwörtlich zu nehmen und nach einer Identität zu suchen, also zu fragen, ist das jetzt wirklich wie Auschwitz oder verharmlost das jetzt nicht Auschwitz, hier von Genoziden zu sprechen. Konkret, als auf einer Demonstration gegen Ahmadinejad, dies in Berlin, dieser mit Hitler verglichen wurde, da hatte sich die deutsch-israelische Gesellschaft zurückgezogen mit dem Argument, ja, der Vergleich Ahmadinejads mit Hitler stelle zudem die Singularität von Auschwitz in Frage. Und weiter, die Demonstration soll vom Alexanderplatz zum Holocaust-Mahnmal führen. Nach Angaben der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden ist die Kundgebung die erste politische Demonstration im unmittelbaren Umfeld des Holocaust-Mahnmals seit dessen Einweihung im Mai 2005. Bei allem berechtigten Protest gegen Ahmadinejad sei die politische Vereinnahmung des Ortes bedenklich, sagte der Geschäftsführer der deutsch-israelischen Gesellschaft Uwe Neumerker. Henrik Broder hat es in der Polemik aufgespießt, die ich ganz taktlos finde und nicht wiederholen möchte, die aber ihren Gegenstand trifft, von dem ich dieses Beispiel habe. Wir sehen jedenfalls, dass der Begriff der Singularität heute leicht noch auch die Wiederholung vorbereiten kann, dass man nämlich sagt, ja wieso, Auschwitz kann sich ja nicht wiederholen, also redet doch nicht von einem neuen Holocaust, wenn es um den Iran und die atomare Bedrohung geht. Also eine bauernschlaue Vorbereitung der Wiederholung durch den Begriff der Singularität hindurch. Deshalb würde ich vorschlagen, den Begriff der Singularität zu beerdigen, zugunsten einer Geschichtsperspektive, in der Spezifik ihren Raum erhält. Ich möchte am Ende noch aus einem Krieg erzählen, den die allerwenigsten kennen werden, der aber auch 1994-95 parallel zu Ruanda stattfand. Der Perlhuhnkrieg in Nordghana, der Guinea-Fowl War. In diesem Bauernkrieg wehrten sich die Kokomba gegen die Zumutungen der Dagomba und Nalumba. Das sind ethnische Bezeichnungen. Die Kokomba hatten keine Landrechte, obwohl sie die Ureinwohner in ihrem Gebiet waren. Waren vorher da, vor den Dagomba und Nanumba. Weil sie keinen Staat kannten, nicht staatlich organisiert waren, hat man ihnen Chief vor die Nase gesetzt. Und weil die Dagombas und Nanumbas, die Benachbarten, staatlich organisiert waren, zentralistisch, hat man die Chiefs von dort genommen und dort eingesetzt. Und die hatten dann die Landrechte verwaltet. Das heißt, die, die dort schon immer wohnten, mussten für ihre Landrechte immer wieder dort anfragen. Das führte schon immer zu Auseinandersetzungen, die Emanzipation der Kokomba immer weiter trieben. Aber es war eben nicht gelöst. Dann gab es eine Schlägerei auf einem Markt, bei der ein Mensch getötet wurde. Es ging um einen Perlmohn, um den Preis von einem Perlmohn. Und im Anschluss, das war der Auslöser dann, so der Mythos für einen Krieg, in dem dann eine wutentbrannte Armee von Kokomba ganze Städte einnahm auf einmal. Das sind so Clans, die sind eigentlich gar nicht weiter organisiert oder nur sehr lokal, aber dieses Ereignis führte dann dazu, dass sie sich auf einmal zusammenschlossen überregional. Es gab dann 20.000 Tote. Die Bauern und Jäger nahmen ihre Fahrräder, ihre Flinten, Pfeil und Bogen und ihre Kinder und Frauen mit, um es den Dagomba ein für alle Mal zu zeigen. Die Kinder marschierten voran als Kugelfang. Kinder kann man leicht neu machen. Dann die Krieger und zuletzt die Frauen, die Deserteure abfangen oder verspotten sollten und die hinterher das Schlachtfeld ausplünderten. Einem Schlachtfeld ging, erzählte man mir, auch Frauen mit wassergefüllten Kalebassen auf dem Kopf voraus, magische Kalebassen, die die Gewehrkugeln auffangen sollten. Manche Dörfer wurden vollständig ausgelöscht. Dann wurde die Armee von Rawlings zu Hilfe gerufen, dem starken Mann in Ghana. Und diese Armee eilte den Dagomba zu Hilfe, mit denen sie der Staat sympathisierte, mit den Dagomba, die eben auch einen Staat hatten. Die Kokomba waren die Barbaren sozusagen. Und hat dann deren Städte entsetzt, sagt man militärisch. Und die gleiche Armee machte dann Strafaktionen und Racheakte in den Dörfern der Kokomba und machte deren Dörfer dem Erdboden gleich. Dann wurde an Straßensperren gezielt nach Kokomba gefahndet und die gelyncht oder umgebracht. In Tamale, der Distriktshauptstadt, gab es Pogrome gegen Kokomba. Das sagt ihnen jetzt alles wenig, wenn sie nie vor Ort waren. Na, dann sitzen sie mal in einem kleinen, idyllischen Lehmdörfchen und dann erzählt eine alte Frau, wie plötzlich ein Horn ertönte, damals 94, wo, wo, wo, und wie jemand gerannt kam und sagte, run, run, run, war, war has come, also etwas Äußerliches auf die zukommt. Und wie sie dann 3 Tage mit anderen durch den Busch rannte und immer mehr ihre Genossinnen durch Schlangenbisse, Durst und Schwäche starben und sie dann an einer Straßensperre bis auf die Unterhose ausgeplündert und fast totgeprügelt wurde, mit einem Schädelbruch dann ziehen gelassen wurde. Der Guinea-Fau-War von 1994-95 in Nordghana, das war eine Fußnote der Weltgeschichte, wenn überhaupt, und kennt kein Mensch. Das war kein Genozid, es war einfach nur der Guinea-Fau-War in Nordghana. Das, was manche Marxisten manchmal als normale Barbarei abzutun gewohnt sind, und das, was internationale Juristen als Atrocities oder Ethnic Unrest einstufen. Wir befinden uns heute in der wirklich demütigenden Position, dass sich tatsächlich allgemeine Muster und Strukturen genozidaler Gewalt eruieren lassen, dass man vergleichen kann, während zugleich diese komparative Arbeit zum Zynismus ausgehöhlter Kategorien neigt und fast notwendig einen Begriff wie jenen der normalen Barbarei aufbaut, den wir dann zu akzeptieren gezwungen sein sollen. Sobald man nur Anzeichen von Rationalität in den Vernichtungsakten präsentiert, finden sich sofort Rationalisierungsdiskurse ein. Die Armenier hätten wirklich eine Bedrohung dargestellt, oder wie Nolte das wagte zu sagen, die Juden hätten ja wirklich mit den Engländern sympathisiert und gekämpft. Oder die Tutsi hätten ja an den Hutu in Burundi auch einen Genozid vollzogen, oder die Hutu in Ruanda schon 1959 Pogrom an den Tutsi. Oder die serbische Armee habe ja in Srebrenica vor allem Kampf nur in Anführungsstrichen die kampffähigen Männer getötet und so weiter. Die billigen Ausreden der Genozidäre kehren auf höherem Niveau der wissenschaftlichen Erklärungen leicht wieder. Rache, Klassendifferenzen, Krisen, irgendwelche alten Mythen. Man braucht nur einen Grund zu nennen wie jenen, dass die Getöteten womöglich feudale Unterdrücker waren oder sonstige ambivalente Figuren und schon erscheint das ihnen angetan in verständlicherem Licht. Dass aber gerade die gebildeten Menschen gerne zu solchen Rationalisierungen mit wehenden Fahnen überlaufen, also sobald man eben nur einen Grund nennt, warum die eine Seite die andere niedermachte, sie dann das in irgendeiner Weise nachvollziehen können auf einmal, das ist schon ein Kernmechanismus von Genoziden selbst, die Rationalisierung. Auch dort rationalisieren Täter ihre Verbrechen so lange zurecht, bis ihnen quasi kaum eine andere Wahl bleibt als die bedingungslose Auslöschung des Gegenübers. Das Erklären von solchen Handlungen geht fast unvermeidlich über in Entschuldigen und zugleich ist dieses Erklären ja notwendig. Wenn Gewalt sich ereignet, ist sie evident, das Grauen ist evident, es lässt sich nicht kategorisieren. Der Holocaust war der Holocaust, Ruanda war Ruanda. Genozide, das ist eine paradoxe Kategorie, die sich jeder Vernunft sperrt, die es eigentlich nicht geben darf, weil sie andere Gewalt abschneidet, für normal erklärt. Und dieses Normalisieren ist schon die Grundlage für eben dieselben Genozide. Es ist kritischer Theorie wesentlich, dass sie auf der Gewalt der positivistischen Begriffsbildung beharrt, ja, dass sie in dieser die Sucht zur Kategorisierung zum System, dass sie in diesem Systemzwang, den Zwang zum System, zur Kategorisierung, eben die Dialektik der Aufklärung auch mitbestimmt. Ein Bewusstsein, das solche Besonderheiten in den Begriff aufnehme, ohne es ihm gleich zu machen, das also Genozide in ihrer spezifischen Abscheulichkeit denken kann, ohne diesem Sog nach einem Vergleich, nach einer Relativierung oder sonst was zu verfallen. Und ohne in dieser Kategorie Genozide zwangshaft zu verharren und immer neu zu definieren, was Genozid ist und was nicht. Dass also sich die lebendige Erfahrung nicht durch gewaltsame Begriffsbildung versperren sollte, sich aber auch die Begriffe nicht ersparen kann, die notwendig sind, um zu differenzieren. Ein solches offenes Bewusstsein muss eigentlich Gegenstand kritisch-theoretischen Denkens sein. Dann könnte man auch sagen, wir müssen hier mit bestimmten Mitteln in eine bestimmte historische Situation intervenieren und nicht, hier findet die Wiederholung von Auschwitz statt. Es gibt noch zuletzt, was mir auffiel, eben ein Moment der kalten Sprache, was den Antiziganismus angeht. Das findet sich auch bei Detlef Clausen oder Gerhard Scheidt und allen möglichen immer wieder, nämlich von der Verfolgung der Sinti und Roma zu reden, ausschließlich im Modus der Bestimmung von Defiziten, was der Antiziganismus im Vergleich zum Antisemitismus nicht ist. Das wird dann relevant. Die Abgrenzung des Antisemitismus vom Antiziganismus. Natürlich ist es relevant, wenn zum Beispiel Yehuda Bauer darauf besteht, dass in den weiten eroberten Regionen keine oder nur sehr ausnahmsweise Zigeuner verfolgt wurden oder dass sich Hitler gegen die totale Vernichtung der Zigeuner dezidiert aussprach. Das sagte, das soll nicht stattfinden. Zumindest in einer Quelle. Man muss ja da nicht Konsistenz des Denkens unterstellen bei diesen Menschen. Also es ist relevant, dass der Antiziganismus für den Nationalsozialismus nicht dieselbe Bedeutung hatte wie der Antisemitismus. Es ist aber eine Frage des wissenschaftlichen Taktes, ob ich das aufzeige in einem bestimmten Umfeld, um einer bestimmten Gleichsetzung entgegenzutreten, oder ob ich nur gerade einen Unterschied zu bestimmen gelernt habe und es jedem auf die Nase binde, dass die Zigeuner ja nicht wegen ihrer halluzinierten Übermacht ins Gas geschickt wurden wie die Juden. Das wird die Zigeuner, die tatsächlich in Auschwitz vernichtet wurden, nicht mehr kümmern. Ihre Nachkommen werden sich solche Taktlosigkeiten allerdings doch merken. Und es ist ja, wie Adorno bemerkt, allein der wissenschaftliche Takt, wieder etwas fast somatisches Takt, ist irgendwo bei Adorno auch eine somatische Kategorie, wie Moral auch, der darüber wacht, es ist allein der wissenschaftliche Takt, der darüber wacht, dass berechtigte Assoziation nicht ins Wahnhafte wuchert. Ich möchte also warnen vor einer Sprache, ich nenne noch ein Beispiel aus der Pädagogik, Zitat: Gleichwohl geht dem Antiziganismus als Mordmotiv mit seinen primär am Rassismus orientierten materialen Zuschreibungen, nämlich inferiore Natur, Faulheit, Schmutz und Kriminalität, dem geht die ideologische Radikalität des Antisemitismus bei weitem ab. Denn für einen Krieg wie jenen gegen den jüdischen Bolschewismus, dessen Schlachtruf Erlösung des deutschen Volkes durch Vernichtung des Weltjudentums oder Untergang lautete, Dem vermochte der Antiziganismus mitnichten, das ideologische Kanonenfutter zu liefern. Dem Antiziganismus fehlt ein Verschwörungsmythos, in dem die Zigeuner als omnipotente, omnipräsente Feinde aller Völker halluziniert werden. Der Vernichtungsdrang wird im Antiziganismus somit nicht ideologieimmanent legitimiert. Das ist natürlich irgendwo richtig und relevant, aber es ist in einer Sprache vorgetragen, die diesen tatsächlich ermordeten Zigeunern, oder Sinti und Roma, überhaupt, ja, ich habe mal gesagt, die kalte Schulter zeigt. Das zieht sich auch durch. Zum Beispiel bei Grünberger de Souan in ihrem Buch Narzissmus, Christentum und Antisemitismus, das ich ausdrücklich empfehlen möchte zur Lektüre. Aber da gibt es 3 Zeilen über den Antiziganismus. Und da steht dann auch wieder nur, welche Kennzeichen er im Vergleich zum Antisemitismus nicht hat. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt einige Gedanken näher bringen konnte, schließe erstmal ab und öffne die Diskussionen.